Laut dem Bericht der südkoreanischen Zeitung MinPlus führte die Unterstützungsgesellschaft der USA-Koreaner für politische Häftlinge des Rates der Bewegung der Familien für die Demokratisierung Südkoreas am 26. August vor dem Weißen Haus zusammen mit den Religiösen der USA eine Antikriegs- und Friedensdemonstration durch.